نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Riyad Salihin. Und wir sind bei Kapitel 25 von dem ersten Buch. Babu al-Amri bi-Ada'i al-Amana. Auf Deutsch, man hat hier geschrieben, Gebot der Rückgabe des anvertrauten Gutes, das stimmt nicht. Die ganze Übersetzung ist falsch. Gebot der Bewahrung. Bewahrung und Haltung des Anvertrauten und ohne Gutes. Weil das Anvertraute nicht nur mit dem Gut ist. Während des Unterrichts liest man nicht was anderes. Tust du das daneben? Nicht auf den Boden des Koran. Ja. So. Ah, ist das das Buch, das gleiche Buch? Ja, ja, du sollst nicht. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich dachte, du. Das war Koran, denke ich, oder? Nein. Auszüge ist das, ja. Kapitel 25. Was sagt ihr drin? Schau mal. Das erste Buch. Das andere vertraute Gut, Amana, zurückgeben. Ach, das ist auch nicht. Was hat mit zurückgeben? Ada al-Amana ist nicht zurückgeben. Zurückgeben heißt das, dass man etwas zurückgibt. Aber al-Amana, das ist etwas, was uns anvertraut wird. Und wir halten uns daran. Wir bewahren das. Und wenn das bezüglich etwas ist, was Recht von den anderen ist, dann geben wir ihnen das zurück. Aber wenn wir beten, das heißt nicht, wir geben Allah sein anvertrauten Gut zurück. Das ist die Sache. Aber, naja. Möge Allah uns bewahren. Bab al-Amri bi Ada' al-Amana. Qala Allah ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Qala ta'ala, Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibal. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كعادة المؤلف يبدأ أولا بالآيات. أما آية سورة النساء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة تطلق على معان متعددة. انتبه، الأمانة تطلق أولا على ما ائتمنه الله على عباده من العبادات، أي أمانة الدين، أمانة الدين. ثم الأمانة المالية، سنعطاك مال فترجع إليه ماله. وأمانة الولاية والمسؤولية، إذا كان مسؤول أو كان تولى شيئا فعليه أن يكون أمينا في هذه المسؤولية وفي الولاية. وأمانة في حقوق الناس، في حقوق البشر. إذن الأمانة نستطيع أن نقول أنها أمانة في حق الله تعالى، وهي أمانة العبادة، وأمانة في حقوق الناس، إما بإعطائهم حقوقهم أو العدل إليهم أو المسؤولية، تحمل المسؤولية فيهم. فهذه الأمانة. لذلك بارك الله فيكم، الأمانة الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. وأداء الأمانة إلى أهلها هو من العبادات وهو من علامات الإيمان. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والأمانة تكون كذلك في حفظ السر، فلو ائتمنك أحد الناس على سر أو على كلمة أو على شيء فلا يجوز، لا يجوز أن تتكلم بهذا الأمر لأنه أمانة. ومن الأمانة ما يجري بين الزوج وزوجته، فلا يفضي إليها ثم يذهب ويتكلم بما جرى بينهما والعياذ بالله، وهذا شيطان الذي يفعل هذا الأمر وسفيه، نسأل الله السلام. أما قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أخوة، التكليف والإلزام، التكليف والإلزام عرضه الله على السماوات والأرض والجبال، ولكنها أبت ذلك مشق، لأنه فيه مشقة عظيمة، وخشيت السماوات والأرض والجبال ألا تقوم بأمانة التكليف والالتزام، فحملها الإنسان، حمل هذه الأمانة الإنسان. كيف حملها؟ بالعقل والرسل. الله أعطاه عقلا، والله بعث رسلا، فحمل الإنسان هذه الأمانة، حملها. والإنسان ظلوم جهول، وهذه مسألة اختلف فيها العلم كثيرا، هل الأصل في الإنسان العدالة أم الأصل في الإنسان الجهالة؟ هل الأصل فيه الأمانة والأصل فيه العدالة والصدق والأصل فيه الخير أم الشر؟ وهذا في خلاف كثير بين أو كبير بين أهل العلم. ولكن يا أخوة، هنا عظم مسألة الأمانة، فالإنسان حمل هذه الأمانة، وهي أمانة عبادة الله سبحانه وتعالى، وأمانة الدين، وأمانة لا إله إلا الله، وهي هذا الحمل حمل عظيم على الإنسان، لما فيه من التكليف والإلزام، لما فيه من المشقة. ولكن الكثير من الناس يظلم ويجهل، والمؤمنون هم الذين لا يظلمون ولا يجهلون، وإنما يقومون بالعدل ويقومون بأداء الأمانة التي أمنهم الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. كابيتل 25، كابيتل 25، باب الأمر بأداء الأمانة. Wir müssen etwas hier erklären. Ich habe das vorhin erklärt auch, aber ich wiederhole nochmal, weil das wichtig ist. Das ist nicht exakt und das ist nicht hier angebracht, dass man sagt, Zurückgabe des anvertrauten Gutes. Obwohl das gehört zu Amana. Das gehört zu Amana. Amana kommt von, dass jemand dir etwas gibt, und du sollst das bewahren. Du sollst das bewahren. Und wenn du deine Verantwortung hier hast, und wenn du das bewahrst, dann, und da ein Teil davon ist, dass du ihm das zurückgibst. Ich gebe dir 1000 Euro, sage bitte, kannst du das behalten, und nach einer Woche nehme ich das von dir zurück. Dann komme ich nach einer Woche und sage mir, das ist 1000 Euro. Du hast mir sozusagen, was ich dir anvertraut habe, du hast mir das zurückgegeben. Das ist ein Teil. Aber ich könnte dir doch etwas sagen. Sage dir, schau mal, ich sage dir ein Geheimnis. Und keiner soll davon erfahren. Ja, das wird, ich habe dich anvertraut hier. Ja, aber, ey, aber was, wie wirst du das mir zurückgeben? Und deshalb diese Übersetzung die hier, diese Übersetzung, die hier angebracht wird, ist es nicht angebracht an dieser Stelle, weil Amana nicht so ist. Auch in diesem, wie heißt das, Auszüge? Mhm. Auszüge aus Riyad Salihin, der hat das Gleiche gemacht. Und das ist auch nicht richtig. Mindestens von meinem Verständnis, vielleicht könnte auch mein Verständnis falsch sein. Vielleicht könnte, Allahu alam. Aber unter Amana, ich verstehe etwas, eine sichere Bewahrung für das Anvertraute. Die sichere Bewahrung des Anvertrauten. So werde ich Al-Amana definieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Dass ihr anvertrautes nochmal, das ist das gleiche. Al-Ada ist nicht zu ergeben. Das wird, dass ihr, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt euch, dass ihr den Leuten, die des Anvertrauten zuschreibt und ihnen das gibt, was sie von Anvertrauten haben. Und warum sage ich das? Weil Al-Amana an sich selbst, und deshalb bitte, wir werden das Wort Al-Amana lieber benutzen. Weil Al-Amana verschiedene Bedeutungen hat. Erstmal, es gibt Amana in der Religion. Amana der Bewahrung der Religion. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Religion gegeben, er hat uns befohlen und verboten, dann wenn wir uns daran halten, an das, was er uns geboten hat, und das meiden, was er uns verboten hat, dann haben wir Al-Amana richtig verwirklicht in unserem Leben. Erstmal religiöse Amana. Dann haben wir finanzielle Amana. Finanzielle Amana. Jemand, du nimmst von jemandem Geld oder Vermögen und du sagst ihm, ich gebe dir das zurück, dann gibst du ihm zurück. Oder jemand tut bei dir etwas, der sagt, bitte behalte das bei dir und später gibst du mir zurück oder ich komme das und ich nehme das zurück. Dann ist das Al-Amana bezüglich Vermögen, Schulden oder etwas, was du bei den Leuten gelassen hast, namens das Bewahren. Drittens, es gibt Amana bezüglich Menschen und ihre Rechte. Wie zum Beispiel, wenn du Führer bist, oder wenn du Imam bist, oder wenn du jemand bist, der Verantwortung für die andere trägt. Das heißt, angenommen, du bist ein Minister, dann musst du deine Arbeit richtig führen. Du bist ein Arbeiter. Du musst deine Arbeit richtig führen. Nicht, dass du, wal-iyadu billah, betrügst oder lügst. Und das gehört auch zu Al-Amana. Und deshalb komme ich nochmal zu der Übersetzung. Zum Beispiel, wenn man betet, was bedeutet jetzt Gebet? Ich gebe Allah sein Amana zurück? Es geht nicht. Es geht nicht. Sabarakallahu fikum, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mu'minu man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Der Mu'min ist derjenige, die Leute sind von ihm sicher verschont bezüglich ihrer Seelen und Vermögen. Das heißt, die haben Vertrauen zu ihm. Die haben Vertrauen zu ihm, dass sie verschont bleiben. Der nimmt nicht ihr Geld oder Vermögen weg. Und der wird sie nicht verletzen oder mit ihnen etwas Schlechtes tun. Und hier merkt man nochmal, dass dies zu Al-Amana gehört. Wenn du zum Beispiel Imam bist, dann musst du deine Verantwortung tragen und du musst Allah fürchten. Wenn du zum Beispiel ein Ehemann bist, dann musst du deine Frau gut behandeln. Und was dir und zwischen dir und deiner Frau passiert, sollst du nicht vor allen Leuten erzählen, auch die Frau das Gleiche. Und das ist ein Zeichen des Imams, dass man Amin ist. Amin bedeutet diese Person, die diese, das Anvertraute bewahrt. Bewahrt. Und das Anvertraute, sozusagen das Recht des Anvertrauten, erbringt in diesem Leben. Und das sind verschiedene Achten. Barakallahu fikum. Es gibt auch zum Beispiel Geheimnis. In Amana, wenn jemand dir sagt, ich sage dir ein Geheimnis, dann sollst du nicht jeden dann nach einer Stunde allen Leuten erzählen. Das war doch Amana. Und Amana hier, das wird, jemand hat dir diese Möglichkeit gegeben, dass er dir anvertraut oder dich anvertraut hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Wir haben für wahr das Vertrauensfand den Himmel und der Erde und den Bergen angeboten, doch sie weigerten sich, es zu tragen und schreckten davor zurück. Der Mensch aber nahm es auf sich, er ist wahrlich ungerecht und wissend. Hier, nochmal, das beweist das mehr, was Al-Amana hier bedeutet. Deshalb in der arabischen Sprache, liebe Brüder und Schwestern, da müssen wir aufpassen, in der arabischen Sprache, es kommt ein Wort in einem Satz, das hat eine andere Bedeutung in einem anderen Satz. Deshalb sollt ihr aufpassen. Also die Bedeutung ändert sich bezüglich Satzaufbau und auch wie in diesem Satz das Wort kommt. Wie hier zum Beispiel, was bedeutet hier Al-Amana in dieser Ayah von Surat Al-Ahzab? Al-Amana bedeutet die Religion. Das bedeutet Tawhid, Al-Ibada. Allah subhanahu wa ta'ala hat das angeboten, dass die Berge, die Himmel, die Erde das tragen. Aber sie könnten das nicht. Weil diese Amana, die Anbetung, Tauhid, Religion, mit einer Verwirklichung, mit einer Verantwortung verbunden ist. Mit einer Anstrengung verbunden ist. Der Mensch hat das getragen und er hat das angenommen, weil der Mensch mehr Fähigkeiten hat als die Berge und Himmel und Erde. Der Mensch hat Verstand. Deshalb, wer seinen Verstand nicht benutzt, ist wie die Erde oder Berge oder Himmel. Das wird, als ob er nicht Gegenstand wäre. Der Mensch hat Verstand. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Menschen, hat uns Menschen alle gemacht, Propheten gesandt, die zeigen uns den Weg. Und so hat der Mensch das getragen. Er hat das akzeptiert, dass er diese große Verantwortung übernimmt. Und wenn er vertrauenswürdig ist, dann muss er das Anvertraute, sicher bewahren in diesem Leben, indem der Mensch die Religion praktiziert. Und der Mensch aber allgemein, es gibt zwei Arten von Menschen. Leute, die ihren Verstand verwenden und anwenden und Propheten folgen, und andere, die das nicht tun. Und der Mensch allgemein, wenn der Mensch so gelassen wird, ohne Aufsicht, dann wird der Mensch unwissend werden und Schlechtes tun und er wird ungerecht werden. Außer jetzt die Gläubigen, außer diejenigen, die richtigen Verstand haben und die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und das ist eine große Diskussion zwischen den Gelehrten. Was ist Ursprung eines Menschen? Dass der Mensch ist ursprünglich unwissend und ungerecht, oder könnte man sagen, redlich und ehrlich? Das ist umstritten zwischen den Gelehrten. Bei manchen sind sie redlich und gerecht, und bei anderen, die sind unredlich und auch ungerecht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und da beweist, Al-Amana ist ein sozusagen, das ist das Anvertraute. Bezüglich Allah, das ist Al-Ibad, dass wir Allah anbeten. Bezüglich Menschen, das ist Rechte von den anderen. Bezüglich sich selbst, dein Körper, bezüglich deiner Familie, deine Frau, deine Kinder, bezüglich andere, deine Rechte sozusagen. Und wenn du das bewahrst, wenn das Gute machst, das Schlechte verlässt, dann bist du ein Amin, ein vertrauenswürdiger, sagt man Thika, aber vertrauenswürdiger, dass man dir Vertrauen schenken kann. Aber wenn du nicht so bist, dann möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه Muslim. Der Bihuna, barakallahu fikum, al-Munafiq, huwa alladhi yusirru sharra wa yudhiru al-khayra. Yusirru sharra, yudhiru al-khayra. Wa min thalika, ay yusirru al-kufr wa yudhiru al-islam. Wa aslu kalimat al-nifaq من اليربوع نافقاء اليربوع نسميه الجربوع الذي يدخل من باب ويطلع من باب يحفر هذه أصل كلمة النفاق نعم فالمنافق يظهر الخير الجربوع يظهر فلما ينظر إليه يذهب إلى جحر آخر ويخرج من هناك هو في الباطن غير شيء كذلك المنافق والنفاق يا أخوة النفاق نوعان نفاق أكبر وهو ذلك الإنسان الذي هو كافر في قلبه ولكن يظهر الإسلام وهذا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله وأما النوع الثاني فهي النفاق العملي أو هو النفاق العملي الإنسان يكون عنده بعض صفات النفاق وانتبه يا أخوة لما نقول يكون عنده بعض صفات النفاق أو صفات المنافق يعني يجب أن تكون المسألة عنده مستمرة دائمة مو مرة واحدة يعني مثلا مرة واحدة ائتمن وما أدى الأمانة ما يسمى مباشرة منافق أو وعد وأخلف ما يسمى مباشرة إنما أن تكون صفة لدى الإنسان صفة تكون عند هذا الإنسان والنفاق برز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر ليش؟ لأنه قبل ذلك كان أهل الإسلام مضطهدون ويعذبون ويضربون ويقتلون فلما أصبح للمسلمين قوة دخل الكثير من الأعراب وبعض اللي كانوا في المدينة أو في مكة دخلوا الإسلام نفاقا دخلوا نفاقا ذاك أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أتت بثلاثة مؤكدات سبحان الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يعني هم في قلوبهم يبيتون الكفر ولكن أمام الناس يعلنون الإسلام فأخبرك الله فيكم هناك علامات ظاهرة للمنافق وهناك علامات باطلة أما الباطلة لا نعلم إلا رب العالمين أما الظاهر في بعض العلامات لدى الإنسان تدل على نفاق ولكن هذا يسمى النفاق العملي ما يسمى النفاق الاعتقادي منها الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب لما يحدث يكذب إما يحدث عن الدين يكذب أو يحدث عن الناس يكذب أو عن نفسه إلى غير ذلك وإذا وعد أخلف إذا وعد الأصل المؤمن إذا وعد وفى أما هنا إذا وعد أخلف أو إذا عاهد غدر. أما المؤمن والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وإذا اؤتمن خان، يعني إذا أمنته أو ائتمنته عفوا على شيء خانك، سواء كان في المن أو في السر أو في الكلام أو في البيع أو في الشراء أو في الدين أو حتى في التعامل. وفي رواية أخرى، في رواية أخرى للحديث، وإذا خاصم فجر. ما معنى الفجور في الخصومة؟ يعني يا أخوة، لو خاصم يبدأ يكذب ويسب ويشتم ويخرج عن طور يعني المعتاد في الخصومة والعياذ بالله. فذلك نسأل الله السلام. فأما قوله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، هنا يا أخو بارك الله فيكم، كما نرجع ونقول يعني هو يزعم أنه مسلم حقيقي ومسلم على الخير، ولكن هذه الأمور التي يفعلها ليست صفات المسلم، إنما صفات المنافق. ولكن ما نستطيع نحن لإنسان مثلا إذا فيه هالخمس صفات كلها، ما نستطيع نقول أنه كافر، أنه منافق. نقول فيه صفات المنافقين، ولكن ما نستطيع نقول أنه منافق، لأن الحكم على الإنسان بالنفاق لا يعلمه إلا رب العالمين. وذلك في حديث عتبان بن مالك رضوان الله عليه، لما كبر في السن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، ذكر مالك ابن الدخشم أو الدخشم، فذكروا أنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم النار على من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فذاك الإنسان ما يجوز له أن يصف الآخرين بالنفاق، ما يجوز أن يصف الآخرين بالنفاق حتى لو كان فيه، يقول فيه صفات من صفات النفاق لكن ما يستطيع. هذه لفتة هنا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يزعم أنه مسلم هل يعني أنه كافر؟ لا، إنما هنا لابد فهمها أنه يزعم أنه مسلم من أهل الخير ومن أهل الصدق. أما المعنى الآخر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، بمعنى إذا ما كان مسلم فهو المنافق الاعتقادي وليس المنافق العملي أو العملي. والله تعالى على وعلم. أبو هريرة رضوان الله عليه بريفة دستي قزنت الله ساكت صلى الله عليه وسلم أين هيشلا بزد دغاي كد سايشن oder anders, die Zeichen eines Heuchlers sind drei. Die Zeichen eines Heuchlers sind drei. Wenn er spricht, lügt er. Wenn er verspricht, bricht er es. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, betrügt er oder verrät er. Das ist bei Bukhari und Muslim. In einer anderen Version heißt es, sogar wenn er fastet, das Gebet verrichtet und sich selbst als Muslim betrachtet oder behauptet, dass er Muslim ist. Es gibt natürlich eine andere Überlieferung noch, dann oder Version. Und wenn er einen Vertrag abschließt, dann hält er sich nicht an seinen Vertrag. Und wenn er streitet, dann übertreibt er in der Sünde beim Streit. Fünf Eigenschaften. Hier musste man natürlich etwas erklären, weil das wichtig ist, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Heuchlerei. Was bedeutet Heuchlerei? Erstmal, Heuchlerei kommt im Arabischen, an Nifaq, kommt von ناخقاء اليربوع. Das bedeutet, diese Ratte, die Löcher in dem Boden hat. Das ist eine Art Ratte, das sieht man in Land, wenn man Getreide anbaut und so weiter. Und da sieht man diese Art, das ist so schnell, und da macht hier ein Loch, dort ein Loch, ein Loch, ein Loch, ein Loch. Und wenn man diese Ratte sieht in einem Loch, es geht sehr schnell nach innen und jumpt von der anderen Loch raus. Und so ist auch ein Heuchler. Heuchler ist derjenige, der etwas im Herzen verbirgt, aber nach außen etwas anderes zeigt. Er verbirgt das Schlechte im Herzen, aber er begibt sich als gute Person. Das ist Heuchlerei. Unter anderem dann, dass man im Herzen Kufr verbirgt und nach außen Islam zeigt. Heuchlerei hat zwei Arten. Die innerliche Heuchlerei und die äußerliche Heuchlerei. Die innerliche, die im Herzen ist, das ist die große Heuchlerei. Und das ist, dass eine Person innerlich den Islam verabscheut, abschwört, aber äußerlich sich als Muslim begibt. Das ist die große Heuchlerei. Und diese Heuchler, die werden die schlimmste Stufe der Hölle bekommen. Die schlimmste Strafe. Schmerzhafteste. Die zweite Art von Heuchlerei ist, die Person ist ja Muslim, aber diese Person hat Eigenschaften äußerlich von den Heuchlern. Und die sind diese fünf. Und deshalb bitte, wir müssen unterscheiden zwischen einem Heuchler im Sinne Großheuchlerei, der kein Muslim ist. Und ein Heuchler im Sinne oder einer, der heuchlerische Eigenschaften hat. Und wenn wir sagen, eine Eigenschaft von Heuchler, das soll als eine Eigenschaft sein und nicht einmal Fehler gemacht haben. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Person verspricht und dann hält sein Versprechen einmal nicht, das heißt nicht, dass er Heuchler geworden ist oder dass er Eigenschaften von Heuchlern hat. Nein, diese Sache ist Eigenschaft von Heuchler. Aber die Person hat Fehler hier begangen. Aber wenn die Person öfter verspricht und nicht hält, dann könnte man sagen, das ist eine Eigenschaft von Heuchlerei oder von Heuchlern und er hat diese Eigenschaft. Und deshalb aufpassen bitte. Da sollte man auch etwas bemerken. Man darf nicht einfach so eine Person mit Heuchler bezeichnen. Du darfst das nicht, weil du nicht weißt. Und diese äußerlichen Eigenschaften, die sind erstens, wann gab es oder wann hat es angefangen, die Heuchlerei in der Religion? Das war nicht in Mekka-Zeit. Warum? Weil in Mekka die Muslime, die waren schwach, sie wurden gefoltert, sie wurden getötet für ihren Islam. Und keiner wollte sich zeigen als Muslim. Weil wenn er kein Muslim ist und sagt, ich bin Muslim, man will ja, dass er geschlagen wird und gefoltert wird, keiner macht das. Diese Heuchlerei hat angefangen nach Badr. Das wird nach Jahreswahl der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad Sallam. Weil die Muslime stark waren und weil die Muslime dann Macht gezeigt haben. Und die Araber, die haben, oder diese weiten Beduinen und andere, sie haben dann Angst vor den Muslimen gehabt. Und deshalb haben einige den Islam angenommen, nicht weil sie mit dem Islam einverstanden sind, sondern sie wollten etwas verdienen, entweder Geld oder sie wollten sozusagen in Ruhe gelassen werden. Deshalb haben sie geheuchelt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Vor Heuchlerei. Und diese Heuchler, die kamen zum Propheten, einige von ihnen haben gesagt, wir bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist. Allah bezeugt, dass sie Lügner sind. Und Allah weiß, dass diese Leute lügen. Sie haben ihren Kufr verborgen und sie haben gezeigt, dass sie Muslime wären, aber das ist nicht die Wahrheit. Und deshalb muss man aufpassen. Das ist nicht leicht, jemanden als Munafiq zu bezeichnen. Das darf man eigentlich nicht, weil das Wort sehr groß ist. Dann barakallahu fikum, diese äußerlichen Eigenschaften von einem Heuchler, die sind erstens, wenn er spricht, dann lügt er. Der lügt über Allah, der lügt über den Propheten, der lügt über die anderen. Zweitens, wenn er verspricht, dann hält er nicht. Der verspricht, aber der hält das nicht. Oder wenn er Verträge abschließt, auch der hält er sich nicht dran. Und Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens, in diesem Hadith, wenn ihm etwas anvertraut wird, dann ist er Betrüger oder Verräter. Und das ist für uns, was wichtig ist bezüglich dieses Kapitels, was wir behandeln. Und das Letzte, was hier im Hadith nicht kommt, das ist, wenn er streitet, dann übertreibt er einen Streit. Das wird diese Leute beim Streit, die fangen an zu schreien, die Familie zu beschimpfen, Lügen zu verbreiten und sowas. Und wenn man diese fünf Eigenschaften zusammen hat, dann ist das ist sehr gefährlich, als Eigenschaften. Weil diese Person, der bringt die fünf Eigenschaften, die erwähnt worden sind für die Heuchler. Es gibt noch andere. Sie sind faul bei Gebet. Sie sind faul bei Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Sie suchen viel nach Dunya. Es interessiert sie die Religion nicht. Und sie machen Haram. Es ist für sie leicht. Das sind andere auch Eigenschaften. Aber eigentlich, das ist sehr gefährlich, wenn man diese Eigenschaften hat. Und hier steht im Hadith, wenn diese Leute auch, oder wenn diese Person behauptet, betet und fastet und behauptet, Muslim zu sein. Das heißt, dass diese Person behauptet, ich bin ein guter Muslim, ein praktizierender Muslim, und der macht diese Eigenschaften, das ist nicht so. Das ist gelogen dann. Weil wenn du guter Muslim bist, dann musst du eigentlich dich an die Religion halten. Und du darfst nicht diese Eigenschaften haben. Das ist im Sinne der Heuchlerei oder der kleinen Heuchlerei. Aber der großen Heuchlerei, das ist dieses Wort, wenn er betet und fastet, er ist kein Muslim. Wenn er auch behauptet, er ist Muslim. Weil diese Person im Herzen den Islam verabscheut und kein Muslim ist, aber nach außen sich als Muslim begibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber das geht hier um Al-Amana. Das wird dass man das Anvertraute nicht bewahrt, ist eine Eigenschaft von den Heuchlern und eine Eigenschaft der Heuchlerei und nicht des Imans. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل شلون الرجل ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه عليه ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلان. متفق عليه. قوله جزر بفتح الجيم وإسكان الذال، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنى من فوق الأثر اليسير، والمجل هو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا أي مرتفعا، قوله ساعيه أي الوالي عليه. يا أخوة، هذا حديث خطير، ويجعل الإنسان يسأل نفسه: أصابه هذا الذي يقوله أم لا؟ فالأمانة في أصل قلوب الرجال، فتقبض الأمانة جزءا جزءا، يعني شوي شوي من الناس ترفع الأمانة، فأول شيء يبقى أثرها يسير، ثم الأثر أرأيت لما تعمل فيدك تجد تنتفخ شوي ويصبح مثل هيك نقاط بيضاء فيها، هذا هو المجل. وحتى يقال فلان ما أحسن وما أظرف وما كذا، ولكن ما في حبة من إيمان. يعني الناس ما عاد تسأل على الإيمان، لأنها بدها تسأل على الأمانة. فإذا كان مسلم هذا الإنسان يدينه أو يرده، أما إذا كان يهودي أو نصراني الوالي يأخذ منه. وأما اليوم قال ما كنت، خلص يعني الأمانة ذهبت، فمن هو الأمين الذي سيكون واليا على المسلمين؟ وسبحان الله، اليوم تجد هذا سبحان الله، تجده بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بالعقود، قل تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإنسان الأصل أن يكون هكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم. أنا يغليف أغوم كثير قفالك إست في ديلوتي. حذيفة ابن اليمان أتسيلتي دستي بوفي أتسيلتي دي جزنتي الله صلى الله عليه وسلم أتسيلتي أون سواي حديثي فون دينين إيش أينن جزين هابة und das ein Treffen des anderen erwarten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete uns, dass die Zuverlässigkeit in den Herzen, Amana, in den Herzen der Menschen verwurzelt sei, dass als der Koran offenbart wurde, sie davon lernten und von der Sunna dann, erzählte er uns vom Verlust der Amana und sagte, ein Mensch wird sich schlafen legen und da schwindet die Amana und nur ihr Eindruck verbleibt. Und wenn er sich erneut schlafen legt, schwindet die Amana bis auf eine kleine Schwiele in seinem Herzen, gleich einer Brandblase, die innen leer ist. Dann nahm er, sallallahu alaihi wasallam, einen Kiesel und ließ ihn seinen Fuß hinabrollen und erzählte weiter. Und dann werden die Leute mit ihren Geschäften fortfahren, doch keiner von ihnen wird zuverlässig Amin sein, bis Zeit kommt, in der man sagt, in dem und dem Volk gibt es einen zuverlässigen Menschen, bis man über einen Menschen sagt, was für ein starker, kluger, intelligenter Mensch er doch ist. Und das, obwohl er keine Spur an Glauben, Iman, besitzt. Es gab eine Zeit, in der ich nicht darauf Acht gab, mit wem ich Geschäftsbeschlüsse tätige, Geschäftsabschlüsse tätige. Wenn er zuverlässig Muslim war, war seine Religion Garantie genug. Und wer ein Christ oder Jude war, war seine Schutzbefohlenheit eine gute Garantie. Doch heute mache ich kein Geschäft außer mit so und so. Das ist, barakallahu fikum, eine gefährliche Überlieferung. Weil uns die Frage stellen müssen, sind wir so geworden, wie hier das gemeint wird, dass man nicht mehr Zuverlässigkeit hat, kein Amane hat im Herzen und dass es weg geworden ist. Das heißt, die Zeit wird kommen und subhanallah, heute sagst du, oder hören wir heute auch in unserer Zeit, man sagt ja, wenn du ein Auto kaufen willst, dann kauf von einem, der nicht Muslim ist. Aber pass auf, wenn der Verkäufer ein Ausländer ist oder ein Muslim ist, dann sollst du aufpassen, weil er dich betrügen wird. Aber wenn er ein Deutscher ist oder wenn er ein Nicht-Muslim ist, dann wird er dich nicht betrügen. Möge Allah uns bewahren. Man sagt heute auch arabische Termine oder europäische Termine. Obwohl das bitter ist und nicht schön ist. Aber leider, das ist die Tatsache geworden. Heute sagst du auch in der Moschee, sagst, Achi, mach mit deinen Brüdern keine Geschäfte. Wenn du mit ihm Geschäfte machst, dann werdet ihr euch verlieren. Mach mit anderen lieber. Du gibst jemandem 1 Euro und du wartest jahrelang, der gibt dir das nicht zurück. Möge Allah uns bewahren. Das ist genau. Hudhaifa sagt das zu seiner Zeit. Was sagen wir in unserer Zeit? Möge Allah uns bewahren. Das heißt, die Sache ist so. Die Sache ist, Amana wird rar werden. Wird rar werden. Und man wird nach einer Person suchen. Diese Person hält sein Wort und hält seine Verträge an seine Verträge uns bewahrt. Und das ist der Sinn, diese Überlieferung von Hudhaifa Ridwanullah alayhi. Weil das so ist, dass man sich überlegt, schaut mal, wie die Sache ist. Der Prophet Muhammad sagt, es bleibt immer ein bisschen Spur von Amana im Herzen der Person. Dann später wird diese Spur auch weggehen. Das wird wie eine Blase oder wie ein weißer Punkt, wenn du manchmal mit irgendwas arbeitest, du merkst so weiße Punkte in deiner Hand. Das ist so. Und dann später gibt es nicht mehr. Da sucht man nur nach einer Person, diese Person hat Amana. Sagt man ja, diese Person hat Amana, aber der hat von Iman nichts. Gar nicht von Iman, aber der hat trotzdem Amana. Und das ist, was der Prophet, Wallah, das ist ein Beweis, dass unser Prophet, Prophet der Wahrheit ist. Prophet und Gesandter Gottes ist und der Letzte ist. Solche Überlieferungen. Er hat das gesagt vor 1000 Jahren. Und das ist heute, was wir sehen, was die Leute erleben. Und das wird vielleicht eines Tages noch schlimmer sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Hadithe, die kommen werden, die sind sehr lang. Denke ich, dass wir mit der Lada 5 Dakar? 7 Uhr. 9 Uhr? Oder 44 ist es dann. Naja, ich denke, Barakallahu fikum, wir werden hier stoppen, weil die anderen Hadithe, die wir behandeln werden, die sind sehr lang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, inshallah, bis hier ist gut. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Wir stoppen bei Hadith 206. Heute ist 12.04.10. Keine Schande. Barakallahu fikum, der Muslim sollte versuchen, Amana zu haben in seinem Leben. Sein Muslim yajib an yakun amina. Da sagt man, ja, aber schau mal, die Leute, die haben heute kein Amana mehr. Da kannst du niemandem vertrauen. Doch es bleiben immer gute Leute. Es bleiben immer Leute, die noch Amana haben. هذا الكلام خطأ أن يقول الإنسان لا تجد أحد تأمنه اليوم. هذا كلام خطأ. الخير يبقى وأهل الخير يبقون والإنسان لا يفقد أبدا الأمل بحيث أن يقول لا ما في بل في والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Es ist ein großer Fehler, dass man immer sagt nie oder es gibt nicht oder es gibt nicht mehr. Und das ist auch ein großer Fehler, dass man sagt, alle Leute sind so. Der Prophet sagte, man qala halaka an-nas fa huwa ahlakahum aw ahlakuhum. Wer behauptet, dass alle Leute verdorben sind, dann ist er der meist verdorbene von diesen Leuten. Da muss man aufpassen. Es gibt manche Leute, die sagen, alle lügen. Ja, du bist auch unter allen. Du bist auch von allen. Wenn man sagt, alle Menschen lügen, bist du Mensch oder bist du Engel? Sag ich, ich bin ein Mensch. Dann lügst du, der sagt, nein, ich lüge nicht. Okay, wenn du nicht lügst, dann gibt es auch andere, die nicht lügen. Alle Menschen betrügen. Betrügst du? Nein. Okay, dann gibt es auch andere, die nicht betrügen. Deshalb, man sollte nicht verallgemeinern. Im Guten nicht und im Schlechten nicht. Verallgemeinerung ist falsch. Sei es gut oder sei es schlecht. Man kann sagen, viele Leute, manche Leute, einige Leute, das stimmt. Die meisten heute, das stimmt auch, das sehen wir. Amana, das bedeutet, dass man vertrauenswürdig ist. Das ist rar geworden und wenig. Aber es gibt immer Leute, die Gutes haben und es gibt immer Leute, die versuchen, besser zu werden und die versuchen, ihre Religion zu praktizieren. Habt ihr Frage zu diesem Thema? Bitte schön, habt ihr nicht, dann kommen wir zu Ende mit dem Teil. Ich bin. Khair, inshallah. Kommt. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله